50, der Wecker klingelt und sie wacht auf. Es ist dunkel im Zimmer und die Stadt schläft auch. Sie macht sich langsam fertig und weckt den Kleinen. Noch müde vom Schlaf fängt er laut an zu weinen. Sie zieht ihn an und macht ihm langsam was zu essen. Sie liegt gut in der Zeit, also braucht sie sich nicht stressen. Sie hebt ihn auf den Arm, nimmt den Schlüssel und geht raus. Sie geht im Dunkeln durch das Treppenhaus, denn der Vermieter hat gesagt, sie weckt die anderen Mieter auf. Wenn das so weitergeht, sagt er, schmeißt er sie raus. Endlich auf der Straße ist kein Mensch zu sehen. Die Straßenbahn fährt nicht, also muss sie zur Arbeit gehen. Es ist kalt auf der Straße und der Wind weht frontal. Sie setzt dem Kleinen die Mütze auf und wickelt ihn in ihren Schal. Die Stadt schläft wie ihr Kleiner auf den Arm. Sie hält ihn fest, an sich gedrückt, sie hält ihn warm. Nacht über Deutschland. Es ist dunkel im Land. Deutschland. Es ist dunkel im Land. Uhr, sein Kopf dröhnt und er erwacht. Trotz des Schlafs sagt was wie eine kalte Nacht. Sein Lager wie immer aus Karton und Zeitung. Er liegt am Eingang des Kaufhaus direkt vor der Heizung. Die Straßen sind leer und ein kalter Wind weht. Er spürt die Kälte, die ihm in sein Gesicht steht. Er liegt auf dem Boden direkt vor dem Chaoshaus. Mit geschlossenen Augen malt er sich die Zukunft aus. Mit geschlossenen Augen denkt er an die Vergangenheit. Er denkt an die schöne vergangene Zeit. Er denkt, wo er war und wie es damals war. Noch vor 4 Jahren war das Geld noch da. Doch heute liegt er verlassen auf Kartons, bedeckt von Zeitung. Gibt das Leben keine Chance. Er schaut auf, zwischen Gedanken an den Strick. Sieht eine junge Frau mit ihrem Kind und es begegnet sich der Blick. Nacht über Deutschland. Es ist dunkel im Land. Nacht über Deutschland. Es ist dunkel im Land.